aus rotem Gold, kalt wie das Ei. Moskau, doch wer dich wirklich kennt, der weiß, ein Feuer brennt in dir so heiß. Los.